im Fußballfieber? Auch nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Ein bisschen. Nein, ich freue mich auf heute Abend. Das ist der Klassiker. Ich habe eben erst als alter Fußball-Noob, obwohl du weißt ja, dass ich ein Fußball-Experte bin. Ich war schon mal zu Gast bei dir in eurem Fußball-Podcast. Aber dass noch nie Deutschland gegen Italien gewonnen hat in einem Turnier. Ich glaube noch nie, egal bei was. Also selbst bei früheren Schlachten auf dem Schlachtfeld war, glaube ich, Deutschland immer unterlegen, kann ich mir vorstellen. Ja. Also das ist heute wirklich nochmal ein Kampf. Man kann es eigentlich mit dem Bastard-Duell bei Game of Thrones vergleichen, fast schon. Ja. Finde ich. Also ich bin. Ich habe diese Staffel noch nicht gesehen. Oh, okay. Dann spreche ich da nicht weiter drüber. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die überhaupt nochmal fertig sehen kann. Die hat mich nämlich in den ersten zwei Folgen nicht ergriffen und irgendwie. Ja, okay, also ich gebe dir recht, dass bei mir war es so bei der fünften Staffel, dass ich da ein bisschen unzufrieden war, dass die mir zu viel aufs Ende hin aufgebaut hat. Das Ende war dann gut, aber ich finde, dass so insgesamt eine Staffel nicht nur aufs Ende ausgerichtet sein sollte, sondern jede Folge sollte irgendwas Besonderes haben. Weißt du, was ich auch schaffen könnte jetzt? Bevor du mich überhaupt mit vollem Namen und wer ich bin vorgestellt hast, dass ich mich jetzt schon unbeliebt bei den Leuten mache und sag, eigentlich ist Game of Thrones nur ein bisschen besser ausgeschmückt und im Fantasy-Setting versetzte Telenovela. Ja, genau das spricht mich an. Ich bin ein alter Wrestling-Fan, hallo? Also genau das sind die Telenovela und Wrestling? Ist das ja, ein Ding? Wrestling ist auch eine Art Telenovela. Ist auch eine Soap. Ja, genau, stimmt. Weißt du? So, und jetzt stelle ich dich natürlich richtig vor. Hier ist der Mann, der auf iTunes alle Podcasts hostet, außer den hier. Sonst ist er überall in jedem Podcast zu hören. Und das meine ich hochachtungsvoll. Ja. Ein Mensch, der mir immer wieder Erstaunen abbringt, muss man fast schon sagen. Warum, das erzähle ich später. Hier ist Philipp Jordan. Hallo, Ricky. Ich bin so froh. Ich bin übrigens echt, obwohl ich ja praktisch eigentlich zumindest einen Grund hätte, es nicht zu hören, bin ich großer WhatsApp-Freund. Gleich mal ein Horn. Sondern für das WhatsApp kriegst du ein Horn. Ja, ich bin auch ein großer WhatsApp-Fan und logischerweise. Und ich habe halt das Problem, dass ich momentan mit dem Chris nicht so richtig die Zeit finde, das Projekt weiter fortzutreiben, aber ich selber ein unheimliches Verlangen habe, über alle möglichen Sachen mit Leuten zu reden. Und deswegen habe ich ja das hier ins Leben gerufen. Einen Podcast, den ich ganz auf Understatement gemacht Ricky nenne. Und das finde ich total cool. Ich möchte das auch in einer gewissen Regelmäßigkeit machen. Sprich, ich würde dich auch gerne noch ein zweites, drittes und viertes Mal begrüßen, weil du bist, das habe ich ja gerade eben schon so gesagt, irgendwie ein Mensch, der mich immer wieder ja fast schon glücklich macht. Weil das ist für dich natürlich, jetzt klingt das merkwürdig, aber ich bewundere so ein bisschen deine Art, wie du dein Leben bestreitest, muss man mal sagen. Also da sieht man wieder, wie die Eindrücke täuschen können. Na, ich kann ja mal das an verschiedenen Dingen festmachen. Das fängt bei mir nämlich schon an, dass du im Endeffekt deinen Traum lebst und Sachen, ich bin Künstler. Viele haben da nicht die Eier dazu, das durchzuziehen. Aber das vielleicht gehört da auch gar nicht so viel Eier dazu, sondern einfach mal so eine gehörige Portion Dummheit und Lebensmüdigkeit und dann auch Glück, weißt du? Ich weiß auch nicht, ich bin eigentlich. Leute denken, ich bin so extrem, oder Leute denken, es klingt auch wieder so arrogant, aber oft entsteht der Trugschluss in Köpfen anderer Menschen, dass ich extrem produktiv und kreativ und alles bin. Und ich finde mich selber eigentlich ziemlich faul. Weil ich mache dann manchmal was, wenn wieder Geld reinkommen muss. Und es bringt mir auch Spaß. Und ich habe natürlich auch so künstlerische Phasen, wo ich einfach den Drang habe, was zu malen. Aber man könnte Potenzial nicht gut ausgenutzt, würde in meinem Zeugnis stehen, wenn jemand mich ständig heimlich begleiten würde, würde merken, da geht eigentlich noch viel mehr. Aber wie ist das eigentlich zustande gekommen bei dir? Also, dass du das für dich als überhaupt als Option wahrgenommen hast, zu sagen, okay, ich bin jetzt Künstler, weil da gehört ja wirklich auch eine gewisse Portion Mut dazu. Ich war verflucht dazu. Und das meine ich ganz ernst, weil ich habe in sehr jungen Jahren wurde mir ein Zeichentalent nachgesagt, ja. Und ich habe in der fünften Klasse angefangen. Wie jung warst du da? Also wann? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich in der fünften Klasse angefangen habe, Comichefte zu zeichnen, bei meinem Vater im Büro zu kopieren und zu verkaufen. Und diese Comichefte, das ist so ähnlich wie jetzt Podcasts, drehten sich immer über Sachen, die mich gerade interessiert hatten selber, ja. Also ich fand Mad ganz geil in der fünften Klasse. Mhm. Habe ich praktisch einen Mad-Konkurrenz gemacht, die hieß Croc. Dann fand ich irgendwie, hatte ich so einen Typen, den, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Bodhi war ein Held von meinen Comics. Dann habe ich so einen Mann-Conan-Verschnitt gehabt. Dann habe ich irgendwann Hunde und die Hunde wollten immer nur vögeln. Also es war so meine Art kleine grüne Männchen. Kennst du kleine grüne Männchen? Nee, die kommen aus dem Osten. Ja, stimmt. Okay. War alles nur in Schwarz-Weiß. Genau. Und die kleinen grauen Männchen, kennst du die zufällig? Ja, die kenne ich. Ja, die haben bei uns nebenan gewohnt. Oh, zum Glück. Nee, und dann habe ich irgendwann Vampir-Comics gemacht, weil ich extrem auf so Grusel- und Vampir-Bücher, ich habe auch alle kleinen Vampir von Angela Sommer-Bodenburg, also zumindest die es damals gab, alle gelesen. Und dann habe ich Skate-Comics gemalt, weil ich eben Skater wurde. Also das man sieht, wenn man die Comics, die ich früher gezeichnet habe, leider, glaube ich, habe ich sie selber gar nicht mehr. Irgendwann, es hat jetzt letztens einer in einem Forum geschrieben, dass irgendein Vater auf dem Schulhof den Sohn, irgendein anderes Kind so zusammengefaltet hatte, weil er angeblich den Sohn dumm angemacht hat. Wobei mir einfiel, dass eine Mutter eines Klassenkameraden vor der Schule auf mich gewartet hatte und mich am Kragen gepackt hat, angeschrien hat und gesagt, wenn du noch einmal meinen Sohn zeichnest, dann schicke ich dir Schlägertypen auf den Hals, weil ich eine sehr unhübsche Karikatur immer von ihm gezeichnet habe. Ich war also ein Bully des Bleistiftes. Und wenn du dann immer, wenn immer alle sagen, oh, der Philipp, der kann so toll zeichnen, oh, der Philipp, und du immer eine Eins hast in Kunst, dann stellt sich für dich auch gar nicht die Frage. Ich hatte auch nie ein anderes Interesse, ja. Aber von daher war für mich es ganz klar. Und dann kam irgendwann diese Entschuldigung, wenn ich jetzt so lange diese Frage beantworte, aber ich versuche sie so gewissenhaft wie möglich zu beantworten. Deswegen frage ich dich ja, weil ich sie so genau beantwortet haben möchte. Genau, und dann habe ich Grafikdesign studiert und habe aber recht schnell gemerkt, dass ich eigentlich Grafikdesign gar nicht das ist, was mich ausfüllt, weil das ist mehr so wie so ein DJ, der praktisch die Fotos und die Typografie und alles zusammenfügt. Und ich will aber mehr der Komponist sein, weißt du? Und dann habe ich gedacht, ich muss der Illustrator sein, ja? Ich war aber immer noch gefangen in dem Konstrukt des Grafikdesignbüros und habe gedacht, ich will der Illustrator sein. Und dann hat mein Vater gesagt, vergiss es, du hörst jetzt nicht nach anderthalb Jahren auf, sondern ich unterstütze dich auch finanziell fürs Studium weiter. Wenn du zumindest jetzt erstmal dieses Studium fertig machst, dann kannst du danach immer noch ein, zwei Semester studieren. Und dann habe ich Illustration in Holland studiert und dann habe ich aber für irgendein Projekt auf Leinwänden gemalt und die Leinwände habe ich dann in einem Café ausgestellt und die haben sich innerhalb von einer Woche verkauft. Dann habe ich nochmal welche gemacht und die haben sich auch wieder ruckzuck verkauft und dann habe ich irgendwie gemerkt und meine Frau noch so, ja, vielleicht musst du mal mehr so Bilder malen, das geht doch ganz gut, anstatt darauf zu warten, dass jemand hier anklopft und sagt, ich will Illustrationen für einen Flyer oder sowas. Und dann bin ich eben, habe ich mir ein Atelier genommen und dann, der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte und nachzulesen im Internet. Genau. Ja, aber das eine, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass dein Vater dich unterstützt hat, war das ein wichtiger Punkt? Also würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt, sag ich mal, ganz normal BAföG nur bekommen hättest und vielleicht noch einen Nebenjob hättest machen müssen, dass du dann vielleicht diesen Schritt nicht gewagt hättest? Ich hab ja einen Nebenjob auch so gemacht. Ich habe im Kino gejobbt und als Koch und im Fitnessstudio und so. Aber es ist so, weißt du, ich bin auch in einer glücklichen Situation, weil ich einfach diesen Rücken hatte, weißt du, wie man heutzutage in der Gangster-Rap-Szene hatte. Ich hatte jemanden, der mir praktisch den Rücken freigehalten hat. Und die Frage hat sich für mich nicht gestellt, aber ich glaube, dass ich so oder so diesen Weg gegangen wäre. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann gedacht hätte, okay, dann suche ich mir halt jetzt hier und hier einen Job, sondern ich hätte dann irgendwie versucht, so, ich meine, heute geht's ja noch viel einfacher mit Internet und allem, aber ich hätte versucht, meine Werke an den Mann zu bringen und im Grunde mache ich auch nichts anderes. Und gab's für dich noch einen Plan B? Also so, oder, weil du gesagt hast, du bist... Ja, ich hatte mal einen Plan B. Ich wollte mal Kunsttherapeut werden, weil ich hatte mal als Hobby Psychologie, also ich habe als Hobby das Einzige, was ist, dass ich die Psychologie heute gelesen habe in so ein paar Bücher über Psychologie. Klingt wie so ein Esoteriker, die haben, glaube ich, auch genau, als Hobby Psychologie. Ja, genau, genau. Und dann wollte ich Kunsttherapie studieren und habe dann aber gemerkt, dass das Studium gibt's nur an anthroposophischen Schulen und da hätte ich irgendwie ein Praktikum in einem Waldorf-Kindergarten oder sowas machen müssen. Und dann bin ich zum Glück, bevor diese Entscheidung antrat, für diesen Studienplatz genommen worden, Grafikdesign. Du channelst einfach nicht gut genug. Das ist, glaube ich, das Problem gewesen. Wenn du da einfach mal so einen Channel-Kurs gemacht hättest, kann ich mir vorstellen, dass dann vielleicht die Türen sich geöffnet hätten für so einen tollen genau. Beruf. Aber ich glaube, du bist mit der Geschichte, dass du dich auf die Kunst fixiert hast, besser gefahren. Jedenfalls finde ich, dass dein Stil, wenn ich die Bilder immer so sehe, ist ja, also man erkennt einen Philipp Jordan. Das ist, glaube ich, auch wichtig für einen Künstler, dass man seine Werke erkennt. Also ich meine damit nicht, dass alles gleich aussehen soll. Sondern, nee, ich weiß, was du meinst. Ja, dass man die Werke erkennt. Und bei mir ist es jedenfalls so, und ich kann ja nur für mich reden, logischerweise, dass deine Bilder auch immer irgendwie für mich irgendwas, wie kann ich das am besten in Worte fassen, auslösen. Für mich, ich verbinde deine Bilder unheimlich mit Musik. Ja, es gibt noch eine Künstlerin, das habe ich dir auch schon mal erzählt, dass da ist es genauso. Und bei dir ist es halt so, ich möchte eigentlich immer Musik hören, wenn ich von dir ein Bild lange angucke. Also ich gucke mir natürlich nicht jedes Bild an, das du veröffentlichst auf Facebook, also ich meine länger, aber es gibt schon immer mal wieder so Sachen, ich kann mich erinnern, vor einem halben Jahr oder so hast du mal so ein Haus angesprüht. War das vor einem halben Jahr? Ja, vor einem Jahr oder zwei oder, war das. Oder so, ja. Da saß ich dann wirklich, ich weiß nicht wie lange, aber verhältnismäßig lang davor und hab Musik gehört und hab mir das einfach nur angeguckt, weil es mich so fasziniert. Und auf was ich eigentlich hinaus will, ist das, also diesen Stil, entwickelst du den über Jahre oder ist das im Endeffekt, ja, das kann ich am besten, deswegen mache ich das immer? Gute Frage, Rick. Sehr gute Frage. Das muss man übrigens als guter Geinterviewter immer zu seinem Interviewpartner, um ihn praktisch auf seine Seite zu... Aber ist eine gute Frage. Ich kann es dir aber wahrscheinlich nicht beantworten. Na, dann kann das. Pass auf. Nein, doch, deine Bilder immer so aus oder hat sich das über Jahre so entwickelt? Also ich habe natürlich mich weiterentwickelt und meine auch, mich immer noch weiter zu entwickeln. Und aber ich finde die Frage eigentlich ganz interessant, weil ich habe es gibt in meinem Umfeld lernt man ja viele Künstler kennen, ja. Und ich finde, dass ich komplett ohne Kalkül, das ist für mich ganz wichtig im Leben wie in der Kunst, dass ich ohne Kalkül arbeite. Und ich behaupte, und das ist sehr frech, und das hat nichts mit Missgunst zu tun, ich find's ja cool, was die alle schaffen, das sollen sie auch machen. Aber ich will keine Bilder malen, wo ich im Hinterkopf hab, oh, und das kann ich dann in der und der Galerie anbieten, das passt da gut rein. Oder da wenn ich das mache, dann wirke ich wie ein seriöser Künstler und dann wird mich ernst genommen, weil das schon mal auf jeden Fall nicht kindlich wirkt oder nicht illustrativ oder nicht figürlich, sondern das wirkt ganz, ganz hochtrabend. Und ich kenne Leute, von denen ich weiß, dass sie eigentlich ganz andere Sachen lieber machen würden, aber die genau das machen. Stinklangweilige Sachen, weil sie einfach kunstmäßiger sind. Und viele Sachen sind auch natürlich spannend. Ja, ich will bitte nicht alle Künstler über einen Kamm scheren. Es gibt wirklich auch moderne Kunst, auch gerade Sachen, bei denen Leute dann immer sagen, oh, wie peinlich, das hat nichts mit Kunst zu tun, die mir sehr gut gefallen. Ja, also ich bin ja nicht ein Hater generell und will zum Beispiel Comichefte in Galerien hängen haben oder sowas. Aber ich habe gedacht, irgendwann, weißt du was, du machst das, wo du am meisten Bock drauf hast, weil das, was du mit Passion machst, nur damit kannst du ehrlich Geld verdienen, aber vor allem nur mit was, wo du Passion hast, kannst du auch Leute anstecken und das machen, worauf du Bock hast. Und die Teddys zum Beispiel, die ich ja viel benutze, die haben Spaß gemacht und natürlich verkaufen die sich und natürlich weiß ich, dass sie sich verkaufen, aber ich habe es nicht so, dass ich gegen meinen Willen Teddys mache. Und dann, als ich mit den Monstern angefangen habe und da hat mir einfach, das war auch teilweise einfach nur der Spaß, Fell darzustellen in meiner Technik. Ich habe eine sehr eigene Technik von daher entwickle ich mich immer weiter, weil ich immer wieder neue Sachen entdecke, die mir Spaß bringen und ich versuche sie, und das ist dann mein Ansatz, den ich bei anderen auch, sagen wir mal, vorhin kritisiert habe, ich versuche insoweit ein Künstler zu bleiben, der eine Richtung hat, indem ich einem Thema, einem Grundthema, einer Grundinspirationsquelle treu bleib. Und das sind die Kinderjahre. meine Inspirationsquelle ist meine Kindheit oder Kindheit als Thema an sich. Eigentlich Kindheit als der ideale Ort, also als wie ein imaginärer Ort. Kindheit ist nämlich ein total spannender Platz, wo man an Fabelwesen, Klammer Weihnachtsmann, Teddybär, Zahnfee, Elfen, was weiß ich, wirklich glaubt. Und so, solange man daran glaubt, gibt's sie auch wirklich. Also so ein Kind in der Winterzeit denkt wirklich, dass da so ein Fettsack mit grauem Bart über die Häuser fliegt. Und dass das überhaupt es schafft, sowas zu glauben, dass da jemand fliegt und das ist sowas, dass da jemand ist, der andere beschenken möchte und irgendwo in einem weit entfernten Land mit seinen Elfen den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als auf uns herabzuschauen, ob wir uns gut verhalten und lieb sind und solche Sachen. Das finde ich total abgefahren. Und man kann das leider nicht mehr sich zurückholen. Und ich glaube, dass viele Menschen es versuchen, indem sie dann Kinderspielzeug sammeln oder irgendwelche Sachen, aber das ist meine Inspirationsquelle. Deswegen ist meine Kunst, manchmal kommen auch Leute sagen, fürs Kinderzimmer vielleicht was. Und ich muss so ehrlich sein und sagen, dass mich das, wenn das passiert, dass ich da immer mich ein bisschen verletzt fühle, weil ich denke, nein, also ich verkaufe auch am allerwenigsten an Kinderzimmer. Ich verkaufe eigentlich an Leute plus minus meinem Alter, plus minus 10 Jahre. Und weil für Kinderzimmer ist es dann doch wieder zu teuer. Ich habe jetzt wieder so lange gelabert, dass ich nicht mehr weiß. Ah doch, ich weiß sogar noch die Frage, aber ich hoffe, ich habe sie beantwortet. Ja, das wollte ich eigentlich wissen. Und ich sag mal, so ein charakteristisches Merkmal deiner Bilder ist ja auch immer so ein bisschen die Abweichung von der Kindlichkeit. Also du hast natürlich schon den Bären, der so die typische, sowas typisch Kindliches verkörpert, auch mit seinem wuscheligen Fell. Aber trotzdem ist ja dann jetzt immer so eine kleine Abweichung drin. Zum Beispiel hat er dann ein drittes Auge oder spitze Zähne oder nicht immer. Nicht immer, aber es ist so gefühlt oft immer noch so eine kleine Abweichung drin. Er guckt traurig oder er guckt ungewöhnlich für eigentlich so einen Teddybären. Ist das dann nochmal so ein, willst du damit irgendwas Besonderes zum Ausdruck bringen? Weil es ist was Besonderes, das merke ich, wenn ich das Bild anschaue. Ja, das ist, du denkst dir ja dann was dabei, warum guckt der Teddybär so ein bisschen traurig, verdutzt oder sonst irgendwas? Das Lustige ist, dass diese Interpretation ein und desselben Teddys, was der Blick macht, teilweise diametral auseinanderlaufen. Also der eine findet den total süß, der andere bedrohlich, der dritte traurig ich mal meine Teddys ja eigentlich immer starrend. Ich male inzwischen auch mal ab und zu einen lieben oder einen bösen Teddy, aber eigentlich male ich sie, dass sie dich anstarren und dass ihr Mund auch nichts, ist einfach dieser typische Dreiecksmund, also so drei Striche, so sieht man praktisch drauf näht. Mercedes-Stern. Genau. Mhm. Aber er selber, guckt eigentlich dich nur an. Und der Sinn dahinter, und deswegen habe ich auch die 1000 Teddys zum Beispiel damals diese Installation gemacht, der Sinn dahinter ist, dass dadurch, wenn dich jemand anguckt, ja, und er guckt dich nicht böse an oder er guckt dich nicht lieb an, dann dreht sich das um, dann fängst du an, auch auf dich zu gucken. Sprich, wenn dich jemand böse anguckt, denkst du, will der sich mit mir hauen? Habe ich dem irgendwas getan? Dann wirst du entweder auch aggressiv oder du guckst ängstlich weg oder du denkst, warum will der mich hauen? Oder wenn jemand dich lieb anguckt, dann denkst du, hallo, was möchtest du denn von mir, süße Maus? sowas. Aber wenn dich einfach jemand nur anguckt, so richtig anguckt und wenn es da noch mehrere Leute sind, dann fängst du an zu gucken, ob dir irgendwo noch eine Nudel im Gesicht hängt oder du einen Hosenstall offen gelassen hast. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass ich eben nicht so viel Info mitgebe. Andererseits muss ich natürlich, ich versuche den Teddy auch generell, was du richtig erkannt hast, auch wieder zu dekonstruieren, dass ich ihm drei Augen mache oder ich habe immer so eine ganze Imperfect is Perfect oder sowas Reihe gemacht, wo Teddys, wo alles nicht gestimmt hat, weil Perfect eben langweilig ist und solche Sachen. Ich versuche natürlich schon Sachen damit zu machen oder dass ich in Teddys verstecke. Also es lässt sich schwer erklären. Aber die Idee an sich ist dir beim wenn du anfängst zu malen schon klar oder entwickelt die sich währenddem du malst? Also ich habe immer vorher eine Idee, was ich mache. Und bleibst dann auch relativ streng, sage ich mal, dabei. Also das weicht selten ab. Nee, natürlich, da bleibe ich komplett streng dabei. Ich hab auch früher, wenn Leute gesagt haben, wie kannst du so zeichnen, dass ich sage, ich zeichne überhaupt nicht, ich zeichne ab. Ich habe im Kopf eine Idee und die zeichne ich einfach Strich für Strich ab. Und natürlich gibt's manchmal, dass man so ein bisschen flexibel ist und denkt, oh, das bringt ja gerade Spaß, das rote Fell. Ich mache dem gar keinen Pullover mehr. Ich lasse den nackt, das Monster. Was heißt nackt? Der hat ja sein Fell. Ja. Brauche ich ja nicht noch einen Pulli stricken, zum Beispiel. Also das ist schon. Oder dass ich dann kurzfristig denke, oh, den gestreiften Pulli, nur rot-weiß ist langweilig, ich nehme noch braun dazu. Solche Sachen. Wie ist es dann für dich, wenn du auf Facebook machst ja oft so Aktionen, ich male jetzt was für euch oder ihr könnt mir sagen, was ich malen soll. Und ich glaube, zu Weihnachten hast du auch die Aktion wieder gehabt, dass man dir praktisch direkt sagt, mal mal bitte das und das Bild. Und das sieht ja dann trotzdem immer affengeil aus, wenn man das mal so sagen kann. So mal so ein Wort aus den 90ern wieder raufgeholt. Ja, du bist oberaffengeil. Oberaffentippengeil, könnte man ja, so genau. sagen. Genau. Ist das dann manchmal schon, also widerstrebt sich da was in dir, weil das ja dann so eigentlich, du hast ja dann nicht das direkte Bild vor Augen, sondern dir wird praktisch eins vorgegeben. Ist das dann merkwürdig so? Als Künstler fühlt man sich da benutzt? Null. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, dass ich in den letzten Wochen ganz oft live gegangen bin. Ja, doch, das meinte ich ja. Und ich liebe das. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine tolle Herausforderung. Also erstmal ist es auch pur ein schönes Gefühl, wenn man zeichnet, man weiß, es gucken einem 20 Leute über die Schulter, manchmal 70 Leute, es werden immer weniger. Aber und es ist für mich eine Challenge, wenn jemand echt sagt so, mach einen achtbeinigen Hund, der in Convenience Store kommt und gebrauchte Donuts will, um seine Hundehütte fertig zu bauen. Und wenn ich dann die Challenge habe, ich kann nicht erstmal 5 Minuten rumsitzen und überlegen, wie ich das jetzt mache, sondern ich muss ja eigentlich ziemlich direkt anfangen. Und es ist eine totale Challenge und es ist dann, ich zeichne dann ja und ich gucke ja in dem Moment, in dem ich zeichne, gucke ich nicht nach oben. Und es ist dann natürlich immer praktisch der Applaus, wie der Applaus beim Theaterschauspieler ist für mich dann, wenn ich im Nachhinein sehe, oh, Hammer, geil und cool und ich brauche natürlich auch das Feedback. Und weißt du, Künstler ist ein extrem einsamer Beruf, so wie übrigens auch Fotograf oder so. Und alle, ganz viele andere Berufe sind ein Zusammenspiel verschiedener Menschen und Ideen und als Künstler bist du eigentlich total auf dich gestellt und hast nicht mal wie einen Grafiker oder so einen klaren Auftrag. Und deswegen liebe ich das zu machen, weil es mich erstmal an früher erinnert, weil wenn wir früher mal so eine Stunde hatten, eine Freistunde, und da kam einfach so ein anderer Lehrer aufpassen, dann war es mal manchmal so, dass es hieß, Philipp, zeichne mal, und habe ich genau das gemacht, dass dann Leute gesagt haben, hey, mal eine Oma auf Rollschuhen und so, und dann, hey, cool, mach ich. Und so ähnlich ist das Zeichnen. Und das mache ich natürlich auch noch, weil ich dann sage, ich zeichne es euch einfach so, aber wenn ihr es haben wollt, die Zeichnung, dann müsst ihr einen Siebdruck kaufen für schlappe 49 Euro. Und dann kriegt ihr die Originalzeichnung dazu geschenkt, die schicke ich dann mit. Und also es ist so ein bisschen auch, ich muss mal wieder Geld machen. Wenn meine Frau sagt, hey, da muss mal wieder Geld reinkommen, weil ich bin ja eben, wie gesagt, was ich vorher schon anmerkte, eigentlich eine faule Sau. Dann mache ich das eben, so eine Aktion. Aber es bringt mir auch unglaublich viel Spaß. Es ist so eine Mischung, 80% Spaß, 20% wäre auch nicht schlecht, wenn ich noch ein paar Siebdrucke verkaufe. Weil du gerade so ein bisschen gesagt hast, du bist auch ein fauler Mensch, in Anführungsstrichen. Bei euch im Happy Day Podcast wird das Thema ja auch oft angesprochen. Prokrastination und so weiter und so fort. Gibt's eigentlich so, also das stelle ich kann halt nicht zeichnen. Also ich bin wirklich zeichnerisch auf dem Stand einer 6-Jährigen. Kann ich deswegen sagen, weil meine Tochter ist 6 und wir sind ungefähr gleich gut. Und ich habe schon das Problem, dass ich immer gar nicht weiß, wie ich anfangen soll. Und das ist, wenn ich deine Bilder sehe, ist für mich immer das Faszinierendste, wie man eigentlich, wie beginnt man bei so einem Bild? Wie entscheidest du, mit was du anfängst, damit es auch alles nachher, weißt du, zu so einem Gemälde wird, wie es letzten Endes eins ist? Gibt's das? Das ist eine komische Frage, weil ich habe mich jetzt gerade versucht, in dich rein zu versetzen und habe dann so ein fertiges Bild betrachtet und habe gedacht, natürlich, das ist natürlich, wenn man das nicht macht oder gemacht hat, viel, dann ist das wahrscheinlich totales Rätsel, wo fange ich denn jetzt mit an? Aber pass auf, es ist ja so, diese Bilder, die werden ja im Lauf der Jahrzehnte, muss ich ja leider inzwischen sagen, immer komplexer und in gewissen Weise ist auch vieles ein Automatismus, weil, also zum Beispiel, wenn ich irgendwas, was Augen und eine Nase hat, male, vor einem Hintergrund oder auf irgendetwas sitzend, ja, sagen wir mal, ein Monster, das auf einem Fahrrad sitzt und Rollschuhe anhat oder sowas. Mhm. Die Frage für mich stellt sich überhaupt nicht. Ich bin nicht eine Sekunde am Überlegen, womit ich anfange. Ich fange grundsätzlich immer mit den Augen an. Immer. Und anhand der Augen baue ich dann auf. Dann fange ich das Gesicht an, dann gehe ich runter den Körper und dann weiß ich eben von der Zeichnung, die ich bei mir im Kopf habe, wenn ich mir nicht sogar eine Skizze mache, weiß ich, okay, das Bein hier wird von gar nichts verdeckt. Jetzt mache ich erstmal das Bein, dann male ich das Fahrrad dazwischen und dann mache ich das hintere Bein, solche Sachen. Und da ist, es ist wirklich kein langer Denkprozess. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich so intelligent bin oder dass ich so ein toller Künstler bin, sondern dass das einfach so ist, wie wenn jemand dir so in so einem Drei-Sterne-Restaurant, was jetzt kein qualitativer Äquivalent zu meiner Kunst sein soll, so einen extrem krassen Teller bedingst, der stellt sich davor auch nicht die Frage, wann schmeiße ich das Steak rein oder so, sondern der weiß das einfach, der macht das einfach. Aber es ist schon so, dass das ein fester Ablauf ist. Also du fängst an bei schon. Den Augen und dann arbeitest du weiter eben nach außen oder ist es dann auch, dass es dann mal es gibt einfach einen logischen Weg. Wenn ich zum Beispiel so einen Teddy-Umriss mache, den ich mit Teddys auffülle und dann den Hintergrund mit anderen Teddys mache, dass man praktisch, wenn man so guckt, so ein Teddy-Umriss in dieser Teddy-Menge, dann weiß ich, ich muss mit dem Teddy-Umriss anfangen und den muss ich von unten nach oben mit Teddys füllen zum Beispiel. Alles andere macht mir Probleme. Und das ist einfach so ein bisschen Logik. Wenn man viel malt, dann stellt sich, glaube ich, auch für keinen anderen Künstler diese Frage, womit fange ich an? Sondern es fängt eigentlich immer mit den Augen an. Und achte mal drauf, guck dir mal diese Zeichnung an, die ich gemacht habe, oder dieser Siebdruck, den ich jetzt kürzlich entworfen habe. Ich fange immer mit den Augen an, wird dir auffallen dann. Aber war das früher auch schon so oder hast du dich dahin entwickelt? Also war das einfach ein Prozess, dass du für dich das so als... Es war schon immer so. Okay. Es war schon immer so. Ich glaube, das ist übrigens bei allen Künstlern so. Es würde mich wundern, ich habe da nicht drauf geachtet, es würde mich wundern, wenn jemand nicht mit den Augen anfängt. Okay. Und was ich auch noch wissen wollte, du hast ja vorhin angesprochen, Teddys in Space oder 1000 Teddys, diese Ausstellung, die du da damals ans Leben gerufen hast. Und das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie es eigentlich zu sowas kommt. Also beginnt man da einfach zu zeichnen oder gibt es da Interessenten, die sagen, hey, wenn du jetzt 1000 Teddys malst, das könnte uns interessieren, dann könnten wir dir hier unser Atelier zur Verfügung stellen. Nee, nicht unser Atelier, sondern unsere Ausstellungsfläche. Und unsere Galerie. Unsere Galerie, genau. Wie entsteht sowas? Also wie kommst du auf die Idee und wie findest du dann eigentlich auch Interessenten, die das ausstellen wollen? Ich habe mir zum Glück all diese Fragen nicht gestellt. Ich kann dir genau sagen, ist auch, übrigens auch wieder eine ganz fabulöse Frage, wenn ich das mal kurz sagen darf, ist, ich habe bei den 1000 Teddys, ich habe diese Teddys gemalt. Die sind übrigens aus einem Studiensemesterarbeitsprojekt entstanden, das hieß Mein Lieblingsplatz. Und da habe ich eben die Kindheit genommen und der Teddy ist ja eigentlich so ein Stück Stoff, aber eigentlich für jeden so eine personifizierte Stück Stoff, so der erste Freund, der erste Kumpel, den man mit zum Frühstück nimmt und ihm das Marmeladenbrot füttert, weißt du? Und dann habe ich eben diese Teddys gemalt und ich habe gemerkt, dann fing es damit an, dass ich gemerkt habe, ich kann die Teddys, wenn ich denen so eine gewisse Haltung gebe, und ich habe da so ein bisschen an Hunde gedacht, wenn ich mit Hunden spricht, dann dreht er immer so den Kopf. Und dass, wenn man nur mit der Körperhaltung spielt, also den Kopf verschieden dreht, die den Körper immer so in den, dass man den die Leinwand nicht benutzt wie eine Leinwand, sondern eher wie so ein Fenster, also dass die sich so reinlehnen und so, habe ich gemerkt, dass man dann sehr krassen Effekt des Beobachtetwerdens, also dieses aktiven Guckens. Und da habe ich gedacht, ey, weißt du was? Und ich zu Alexi dann gesagt, ich mache eine Ausstellung, wo praktisch so ein ganzes Zimmer voll ist. Ich kaufe jetzt 100 Leinwände und mal das. Und da hat Alex gesagt, spinnst du, 100 Leinwände, guckt, verkauf doch jetzt erstmal lieber ein paar Leinwände. Aber ich habe gesagt, nein, ich mache das jetzt. Habe ich 100 Leinwände gekauft, habe die bemalt und habe gemerkt, scheiße, das ist überhaupt nicht genug, um irgendwie so das, was ich vor mir hatte, so einen richtig großen Raum komplett auszufüllen. Und dann habe ich Leinwände bestellt, und zwar 1000 Stück, dass ich wirklich 1000 Teddys machen konnte, und habe gesagt, weißt du was, ich mache jetzt 1000 Teddys und es dauert vielleicht ein Jahr oder so, aber dann habe ich eine fette Ausstellung. ohne irgendeine Galerie vorher angeschrieben zu haben oder irgendwas. Und dann habe ich im Entstehungsprozess habe ich angefangen, über Crossing, also Xing, so Galerien anzuschreiben. Und so, hey, ich habe da so ein Projekt mit 1000 Teddys. Und dann habe ich mal so einen Trailer, gibt's alles noch irgendwo auf YouTube, so einen Trailer gemacht, wo die Teddys noch gar nicht irgendwo gehangen haben. Und damit bin ich hausieren gegangen. Und dann war irgendwann ein Galerist in Wien, der hat gesagt, oh, das klingt ja sehr interessant, das können wir für unsere Ausstellung machen. Und danach war einer in Hamburg da, wo der Galerist später bei dieser Eröffnungsrede gesagt hat, dass seine Tochter, die da in der Galerie gearbeitet hat, gesagt hat, du, da hat einer sich gemeldet, der hat 1000 Leinwände gemalt mit Teddys drauf. Und er hat gesagt, okay, dann frag ihn mal, wann er aus der Anstalt entlassen wird. und dann ging das eigentlich. Also ich bin da vielleicht auch mit einer, wie gesagt, mit was ich ganz am Eingang gesagt habe, mit einer Art Naivität und Doofheit rangegangen, die den Mut gar nicht nötig gemacht haben. Es war vielleicht gar nicht so mutig, sondern es war auch einfach vielleicht so, es war auch ein bisschen, ich hatte einfach das volle Vertrauen, dass das cool ist und dass ich das irgendwo unterkriegen würde. Und jeder Teddy, das muss man nochmal erwähnen, ist ein Unikat. Also kein Teddy ist irgendwie doppelt gezeichnet worden oder so. Nee. Und jetzt geht's ja weiter. Jetzt da kannst du zum ersten Mal ausstellen. War das deine erste große Ausstellung, oder? Ja, meine erste Solo-Ausstellung. So. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du es ja damit bis nach Amerika sogar geschafft. Genau. Wie entsteht da der Kontakt? Ist das dann auch über Xing, dass du das dann... Ja, solche Sachen, ja, genau. Und die Idee dahinter ist dann schon, einzelne Bilder zu verkaufen oder einfach? Ja, klar. Ich habe ja auch angefüllt. Ich habe ja gleich bei der ersten Ausstellung über 100 Bilder verkauft. Und bei der zweiten auch 120 oder sowas. Also musste ich die ganze Zeit auch wieder Teddys dazu malen. Das wollte ich gerade fragen. Also du kannst es ja nicht 1000 Teddys nennen. Und dann mussten wir nach Amerika, da habe ich dann von vornherein bin ich mit 1200 hin. Und die mussten wir dann alle einzeln fotografieren und nummerieren und die Nummer auf dem Foto auch haben. Also wie so ein Mugshot, weißt du, so ein Zettel mit so einer Nummer unten drunter. Und da musste ich Kisten bauen lassen und musste die vergasen lassen. Ich musste meine Teddys vergasen lassen und das als Deutscher in Holland, politisch hochgesandt. Ja. Aber sonst kriegst du nichts, wo irgendwo Holz mit dran oder drin ist. Ich kann mir vorstellen, dass Juppie das da irgendwie mitgeholfen hat, weil der noch Erfahrung hat. Der ist nicht so wahnsinnig beliebt hier. Und ja, aus guten Gründen. Ja, genau. Und naja, er ist einfach nur, na egal. Es ist eine sehr beschissene bürokratische Hürde, wo mir zum Glück jemand beigeholfen hat. Ich hatte damals einen Agenten oder zumindest jemand, der Geschäftsmann war und Agent für mich gespielt hat und der mir da geholfen hat und der die ganze Scheißarbeit gemacht hat, also das ganze Papierzeug. Hast du das mit dem Schiff dann rübergeschickt oder mit genau, dem Flugzeug? Okay. Genau. Und wie war das Gefühl für dich? Ich meine, ich stelle mir jetzt so vor, man beginnt sowas, das ist noch, hast du gesagt, eine Studienarbeit, sprich, das war noch sehr... Nee, der Teddy ist im Studium entstanden. Das, was ich dann später gemacht habe, die Teddys hatten nichts mehr damit zu tun, was ich im Studium gemacht habe. Aber es war so das Größte, was du bislang gemacht hast. Und genau. Ich meine, jetzt auf einmal geht man da mit nach Amerika. Also es ist ja schon immer noch so irgendwie so der heilige Gral, dass man überm Teich plötzlich Erwähnung findet. Was war das für ein Gefühl, wenn man plötzlich diese Möglichkeit hat, so weit weg von zu Hause seine Bilder auszustellen? War das irgendwie... so ein Gefühl wie, ich hab's geschafft? Also kann man das vergleichen mit Musik, sage ich jetzt mal? Oder wie war da dein Gefühl, als du die Möglichkeit bekamst? Ich war natürlich total happy. Brauche ich überhaupt nicht um den heißen Brei. Ich war natürlich echt, wow, Amerika, L.A., der Durchbruch kommt. Ich habe mir schon überlegt, ich bin ehrlich, das weißt du. Ich habe echt überlegt, so hey, so ein zweites Haus in Florida wäre auch nicht schlecht, weil mein Agent lebte in Florida und habe gedacht, so eine Wohnung, da male ich immer in Florida und verkaufe meine Bilder und was du vergessen hast zu erwähnen, ist, dass wir die Bilder auf den Weg geschickt haben Anfang 2008 und während die auf dem Weg waren, hat unser Planet den schlimmsten Börsen- und Finanzcrash ever erlebt. Und als unsere Bilder da waren, haben die Leute nur wirklich für alles Geld gehabt, aber nicht für Kunst. Und die Geschichte hat sich sehr schnell ernüchtert, Weil wir haben, ich habe zwar richtig, also erstmal, die Preise waren für Amerika nochmal nach oben gestockt worden. Sprich, für den Teddy, der 50 auf 40 Zentimeter ist, hast du 1200 Dollar gezahlt. Und wir hatten dann eine Eröffnung, wir hatten eine sehr komische Galeristin da. Es war aber schon super Location, Galerie war cool, aber es kam fast niemand zur Eröffnung. Das war schon was Erstes. Und die Eröffnung war nachmittags, die Vernissage, was ich total strange fand. Und wir waren aber sogar in so einer komischen LA Weekly oder sowas, so eine Gratiszeitung, die überall rumlag, ja, mit unseren Teddys. Und was halt weird war, ist, dass sie auch mal so Sprüche gemacht hat. Also ich hoffe, dass es gut geht, weil sonst kann ich im nächsten Monat hier oben vom Dach springen oder solche Sachen, ja. Und ihr Freund ist so, jetzt komm bitte, Mary und so, ja. Und dann war ich wieder irgendwann in Europa und sie hat nicht mehr reagiert. Und gesagt, was sind unsere Teddys oder was ist jetzt mit der ersten Abrechnung? Sie hat nicht geantwortet. Und das ging um eine Weile so. Und mein Agent hat schon so ein bisschen Angst gehabt, dass die Teddys irgendwo auf dem Straßenstrich in La Jolla in Mexiko oder so vertickt für 50 Euro pro Stück. Und dann hat mich auf einmal einer angeschrieben. Ich weiß nicht, hast du die Geschichte schon mal gehört oder langweilt sie eventuell? Nee, hat mich auf jeden Fall, das gar nicht, ich finde es hochinteressant. Und hat mich einer angeschrieben, hat gesagt so, hey, ich bin der und der und ich komme aus L.A. und ich würde gern Teddy von dir kaufen. Ich habe gehört, dass du so Teddys hast. Und habe ich sogar noch in so einem Anfall von Loyalität gesagt, ja, aber da musst du da in diese Galerie gehen. Und hat er gesagt, ja, aber da habe ich auch ein paar Teddys schon gekauft, muss ich zugeben. Und ich habe gedacht, ich krieg sie vielleicht von dir billiger. Und das hat er dann auf Holländisch geschrieben. Ah, okay. Und dann habe ich gesagt, er ist Belgier. Und lustigerweise ist er ein homosexueller Mann. Ich bin inzwischen auf Facebook mit befreundet und er hat eigentlich jede Woche irgendwelche Fotos, wo er mit so bestimmt 20 anderen muskulösen, durchtrainierten Männern irgendwo in Unterhose irgendwo an einem Pool steht. Aber und er ist nämlich Forscher an der UCLA und forscht nach dem Homo-Gen. Nur das am Rande erwähnt. Und dann habe ich gesagt, ich kann mir vorstellen, er hat es immer noch nicht gefunden. Nee, ich habe ihn auch mal dazu befragt. Auf jeden Fall hab ich dann zu ihm gesagt, pass auf, kannst du mir einen Gefallen tun? Diese Galeristin meldet sich seit 2 Monaten nicht mehr. Und er wohnte in demselben Gebäude, und wo die Galerie drin war. Und dann habe ich gesagt, kannst du gucken, ob die Teddys da überhaupt noch sind oder ob die Galerie noch offen ist oder ob die komplett leer ist und da vielleicht inzwischen eine Snackbar drin ist oder so. Und dann ist er runter und hat sogar vielleicht ein Foto gemacht und hat gesagt, guck mal da, da stehen diese Kisten, da sind deine Teddys drin, sie hängen nicht mehr, aber ja, so ist es. Und habe ich gesagt, pass auf. Moment mal, war das für dich nicht ein Wahnsinnsschock, das so zu hören? Da stehen meine Natürlich. Teddys in Kisten verpackt? Nee, aber es war sowieso ausgemacht, bis dann und dann ist die Ausstellung. Und danach hat sie sich einfach nicht mehr gemeldet, ja. Okay. Und also die Kisten waren noch da. Und dann habe ich gesagt, hey, du musst zu dieser Frau gehen und sie fragen per Mail, und zwar die Mailadresse, die wir benutzt haben, um sie zu fragen, ob sie uns eine Abrechnung schicken kann, und sie fragen, ob du noch einen Teddy kaufen kannst. Um zu gucken, ob die nur bei dir nicht reagiert oder. Genau. Ja, und überhaupt, und ob sie praktisch die kriminelle Energie hat, noch weiterhin Teddys zu verkaufen. Und schwupps hat sie ihm sofort geantwortet, ja, klar, die hängen nicht mehr, aber sie können gerne vorbeikommen. Und hat dann aber einen Tag später, vielleicht hat sie Lund gerochen, uns geantwortet. Und hat aber gesagt, ja, es tut mir leid, aber ich habe kein Geld. Ich meine, mich zu erinnern, dass du eine ähnliche Geschichte erst vor kurzem in deinem Podcast erzählt hast, aber das ist nee, aber das war anderes. Das war, wo eine Galerist meine Sachen gefälscht hat. Ja. Aber was jetzt dazu kommt, ist, dass ich dann zum Glück inzwischen in San Diego jemanden gefunden hatte, der gesagt hat, weißt du was, ich hol die Teddys mit dem Laster selber und wir machen bei mir eine Ausstellung. Und das war so ein bisschen die andere Ende der Medaille, weil das Coole war in San Diego, das war ein Gustav Anders Ruth, ein Schwede, der selber Designer ist und ein sehr interessanter Mensch ist. Und bei dem habe ich die ausgestellt. Und der hat Ray at Night, das ist so eine Ray Street, hat der so was total Geiles ins Leben gerufen. Nämlich, das ist so eine kleine Straße in San Diego, in North Park, ist so ein Stadtteil, so ein Hippie-Stadtteil ein bisschen. Es sind ganz viele Galerien gewesen und er hat es ins Leben gerufen, dass die einmal im Monat oder so haben die Ray at Night und da wird dann draußen Musik gespielt und Party gemacht und es sind eben ganz viele Vernissagen und da war Full House und alle haben es geliebt, aber da habe ich wieder viel weniger verkauft. Also diese Amerika-Geschichte war ein großes Abenteuer, aber deswegen, ich wollte eigentlich nicht nur runterholen, dass alles war cool und ich hatte auch große Träume und es hört sich natürlich total toll an, wenn man sagt, man hat in Amerika ausgestellt, aber ich habe in Amerika zwar ausgestellt und die Leute fanden es toll, aber ich habe nichts verdient. Also ja, nee, vor allem wenn ich meine Kosten noch abziehe, habe ich nichts verdient. Aber es ist für dich insofern, denke ich mal, wichtig, weil man es ja auch in eine Bio schreiben kann. Also ich meine, es ist nicht nur, ich bin ja kein Kalkülmensch und ich bewerbe mich inzwischen ja gar nicht mehr bei Galerien und so. Ich habe auf den ganzen Scheiß gar keinen Bock mehr. Das heißt, und vor allem auf dich zu oder was? Nein, überhaupt nicht. Ich habe jetzt so ein paar und ich umgehe die einfach. Ich verkaufe einfach direkt und ich kenne Leute zum Beispiel, mit denen habe ich bei irgendwelchen Gruppenausstellungen ausgestellt und die dann gesagt haben, Urban Art Amsterdam, ich finde, das klingt nicht gut, so ich nenne das anders für meine Bio. Und ich dachte, was soll der Scheiß? So, was sind das für Faker? Und mir hat's für die Bio natürlich was gebracht, also da hast du recht, ja, aber mir hat's für meine Bio was gebracht. Ich lebe einmal auf diesem Planeten und ich habe mit coolen Leuten gechillt. Ich habe zum Beispiel dieses Tattoo, was ich jetzt habe, hätte ich nie bekommen, weil ich hätte mir nie ein Tattoo gemacht, wäre ich nicht in San Diego gewesen und jemand hätte gesagt so, ey, ich will einen Tausch machen, einen Teddy gegen einen Teddy, ich bin Tattoo-Artist. Und lauter so Sachen. Ich habe da echt coole Leute kennengelernt, interessant, habe eine tolle Zeit gehabt und von daher, dafür hat sich's gelohnt. In der Zeit, wo deine Sachen ausgestellt werden, gerade 1000 Teddys. Bist du da produktiv oder lehnst du dich da erstmal zurück? Also wann hast du dann für dich wieder Energie für was Neues? Also weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Projekt, so ein Riesenprojekt mit über 1000 Bildern, wahrscheinlich 1500 Bildern, die du da gemalt hast, dass das auch enorm kreative Energie zieht. Gibt es da irgendwann den Punkt, wo man dann sagt, so jetzt muss ich mich wieder aufraffen oder schlummert da immer ein gewisser Aktionismus irgendwie. Nee, früher vielleicht. Nein, also erstmal, der kreative Prozess findet ja eher in dem Moment statt, in dem ich die Idee hatte und so meine ersten 100 gemacht habe. Danach ist es wirklich harte Arbeit. Also danach so 1000 Stück machen und nichts anderes machen als diese Teddys, ist einfach Arbeit, ja. Es bringt Spaß und es natürlich hat es noch was Kreatives, weil ich darf ja immer wieder die Entscheidung treffen, wie mache ich die Augen, ist er dick, ist er dünn, aber im Grunde ist es Arbeit. Und diese kreativen, ich kann immer malen, ja. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, du musst jetzt 5 Leinwände malen, dann kann ich das, dann fällt mir schon was ein. Aber so wie bei den 1000 Teddys kommen eben auch manchmal, dass ich irgendwas habe und denke, boah, das ist so eine geile Idee, ich habe da so Bock drauf, ich muss das jetzt auf Leinwand bringen und ich bin so gespannt, wie das aussieht auf Leinwand und ich mache da gleich eine ganze Serie von und sowas kann man halt nicht planen, das kommt dann irgendwann. Momentan bin ich ja eher mit Siebdrucken beschäftigt und bin sehr faul, was Leinwände angeht. Es hat gestern jemand angerufen und hat gesagt, hey, mach mir 3 Leinwände damit und dann, okay, mache ich 3 Leinwände damit, aber diese nächste Phase, ich weiß nicht, was es wird und wann es wird, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gerade großen Spaß mit den Siebdrucken und von daher, vielleicht ist es ja auch als Phase wertbar. Ich habe vorhin ja schon angesprochen, dass es noch eine andere Künstlerin gibt, die mich irgendwie ähnlich anspricht, sprich deren Kunst ich auch mit Musik, ich sage jetzt mal, konsumiere, und zwar Cindy Sherman. Und bei ihr ist ja das Besondere, dass sie praktisch bei jedem Bild, dass sie fotografiert, in eine neue Rolle schlüpft. Und jetzt hast du ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so einen klar erkennbaren Stil. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass man als Künstler so kreativ ist, dass man sich eigentlich breiter aufstellen will. Also schlummert da manchmal in dir irgendwie so das Verlangen, mal was ganz anderes zu machen, sei es jetzt mit Malen oder sei es vielleicht auch mit den Händen irgendwie eine Kunst oder sonst irgendwas. Wie meinst du es mit den Händen? Ich male ja auch mit den Händen. Ja, ich meine jetzt hier nicht die Alte, die sich vor dem Kölner Dom sitzt und bis zur Blutung masturbiert. Das meine ich jetzt nicht, aber das könntest du, glaube ich, auch. Das wäre wiederum was direkt in meine, ja, was meinem Naturell sehr zugute kommt. Nein, aber ich könnte mir halt vorstellen, ich guck mal, bevor ich bevor ich dich kennengelernt habe oder deine Kunst, habe ich Cindy Sherman kennengelernt. Und das war zum ersten Mal Kunst, die mich emotional berührt hat. Also ich konnte natürlich schon immer ein Bild der großen Maler anschauen und war einfach verblüfft, wie geil das ist. Ja, das ist gar keine Frage. Ja, bestes Beispiel, das ist wirklich ganz weit nach unten gebrochen, Mona Lisa. Wenn du dir dieses Bild anguckst, erkennst du einfach, dass das ein Wahnsinn ist irgendwie. Warum, weil, kann ich nicht erklären, aber das muss man nicht immer erklären können. Aber bei Cindy Sherman habe ich ich kann auch das nicht in Worte fassen. Vielleicht ist das auch genau das, was das dann ausmacht, die Faszination, dass man es nicht einfach runterbrechen kann. Aber sie hat halt die Möglichkeit, mit jedem Bild und nutzt die auch, in eine neue Rolle zu schlüpfen. Und Philipp Jordan ist halt dieses comicartige, kindliche Zeichnen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass man so als Künstler denkt, ich könnte noch viel mehr oder ich würde noch gern viel mehr machen. Ist das bei dir so drin oder hast du dich damit abgefunden? Ich finde jetzt gerade nicht das richtige Wort. Überhaupt nicht. Erstmal, ich bin ja froh, dass ich meinen eigenen Stil gefunden habe. Ja, das gibt ja ganz viele Leute, die suchen ewig. Und Cindy Sherman hat ja auch ihren absolut eigenen Stil, der eben ist, dass sie in jedem Bild in was anderes, mit jedem Foto in was anderes schlüpft, ja. Aber das ist ja ihr Ding. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt auch mal ab und zu was malt oder so oder den Drang hat. Aber was man ja nicht weiß und da bin ich fest von überzeugt, dass auch Cindy Sherman ganz andere Sachen mal gemacht hat. Genauso wie ich Hause meiner Eltern, immer wenn ich da bin, sehe ich, was ich früher gemacht habe. Und ich habe zum Beispiel sehr lange abstrakt gemalt. Ich habe sehr früh angefangen zu zeichnen. Ich habe wirklich mit 12, 13 sehr viele Stillleben gemacht und auch mit Öl und Akte versucht. Und dann habe ich geairbrushed. Also ich habe ja praktisch vorm Studium, das klingt jetzt so hochtrabend, aber ich habe vorm Studium eigentlich schon für mich in meiner Jugend ein komplettes Studium durchlaufen, wo ich wirklich alle Techniken ausprobiert habe. Und ich glaube auch, dass ich, das klingt jetzt auch bescheuert, aber ich glaube auch, dass ich wieder abstrakt malen könnte und das sogar so, dass ich damit sehr zufrieden wäre. Aber ich mache eben das, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, dass Cindy Sherman auch Bock hat. Vielleicht gibt's auch mal den Tag, wo sie denkt, ach, ich muss mal wieder ein Foto machen, was nehme ich denn jetzt, wo versetze ich mich denn jetzt rein? Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass ihr das Spaß bringt. Aber würde dich so Aktionskunst an sich auch reizen? Ist das was in, also weil ich kenne dich ja durch die Podcasts. Ich habe Aktionskunst ja gerade kürzlich gemacht. Das hat keiner verstanden, als ich im Happy Day Podcast das Telefonbuch vorgelesen habe. Irgendwie ist die große Kunst und der tiefere Gag dahinter hat niemand gesehen und ist auch okay so. War das für dich eigentlich auch Kunst in einer gewissen Art und Weise bei Happy Day Podcasts so offen und klar über Sexualität zu reden? Also ist das auch eine Form von Kunst für dich gewesen oder war das einfach so, nee, so bin ich halt und ich sag das jetzt so? Es war mehr das Zweite. Ich würde jetzt gern sagen, dass es Kunst ist und ich finde, wir machen auch wirklich Sachen, die teilweise, naja gut, nur weil man Grenzen überschreitet, die vorher keiner überschritten hat, ist es noch nicht Kunst. Aber ich finde, nee, für mich ist Kunst, um das mal ganz kurz zu sagen, wenn es Emotionen auslöst, Dinge, die bei mir Emotionen auslösen, sind für mich Kunst. Also wenn ich zu dir hingehe und dir so richtig kräftig in die Eier trete, ist es Kunst. Unter Umständen ja. Also natürlich jetzt nicht, wenn es nur um den reinen Gewaltakt geht. Aber es kann Kunst sein, sag mal so. Also ich sage nicht, dass alles, was Emotionen auslöst, Kunst ist. Aber ich sage, dass Kunst Emotionen auslöst. Also okay, ja. Okay, gut. Da kann ich mich. Nein, ich glaube nicht, dass wir Kunst sind. Ich glaube, dass es manche Sachen gibt. Also ich finde zum Beispiel dieses Telefonbuch-Ding, das, wofür ich echt, glaube ich, gehatet wurde und also nachweislich gehatet wurde. Da habe ich gedacht, das ist jetzt endlich mal was Cooles. Und ich hatte echt gehofft, dass es ein paar Leute gibt, die sagten, ey, ich habe mich totgelacht, aber nicht einer. Aber also jetzt Kunsthumor und unsere Live-Show, die wir gemacht hatten, ja, da gab es auch Sachen, wo ich dachte, ah, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht, aber das war dann allerhöchstens Kleinkunst. Aber nee, ich weiß nicht, ob der Happy Day Podcast Kunst ist. Wir wollen in Zukunft auch Sachen mit Kunst machen, also wirklich mit Kunst. Ich finde natürlich prädestiniert dafür. Wenn Roman singt, ist es natürlich in dem Moment immer Kunst, ganz ja, eindeutig. Singt oder also, spielt. Also ich habe jetzt nur es auf mich bezogen, aber ja, aber letzten Endes ist ja das ja auch eine Art Kunst, in der Art und Weise über diverse Dinge zu reden. Ich meine, der Happy Day Podcast hat ja auch eine Entwicklung genommen. Also es ist ja nicht mehr der Happy Day Podcast, den man 2000, wann habt ihr angefangen? 2011? Keine Ahnung. Ja, also den man am Anfang gehört hat. Und dennoch muss ich immer wieder sagen, diese ersten Folgen von euch, die wirkten halt, das klingt jetzt fast schon schleimerisch, aber die wirkten halt schon wie Kunst. Nicht, weil ihr jetzt irgendwas bewusst gemacht habt, sondern weil das, ja, ich kann einfach nur sagen, es wirkte auf mich wie Kunst. Also da hat jemand das sehr, sehr gut verbildlicht, wie er einen Tampon aus der Fotze seiner Freundin rausgezogen hat. So, das ist eine Art und Weise von Kunst, finde ich, darüber zu sprechen, ohne dass du denkst, da reden zwei Sonderschüler gerade über eben genau das Gleiche. Weißt du, also das. Ich weiß auch nicht, was wir machen. Ich weiß, wir hören es ja öfter. Ich weiß auch nicht, was wir machen, dass wir es scheinbar schaffen, einfach total unterste Schublade Sachen zu besprechen und die Leute finden es dann doch irgendwie charmant. Ja, ihr kommt halt nicht rüber wie Asoziale, die darüber reden, sondern man erkennt, dass ihr Männer seid mit was im Kopf, die aber im Endeffekt genau das machen und denken, was alle anderen auch machen, aber es aussprechen. Und das wirkt so merkwürdig auf viele, glaube ich. So dieses, jeder dabei denkt so, wie ihr sprecht. Dabei ist dieses Wiedererkennende, ja, ist ja der Trick, den Stand-up benutzt. Ihr müsst über irgendwas reden, was weiß ich, wenn Harald Schmidt sagt, ja, kennen Sie das, wenn Sie auf dem Staubsauger die Schnur einziehen wollen, dann bleibt da immer so ein halber Meter draußen hängen, ja. Und dann lachen die Leute nicht, weil es total lustig ist, dass ein halber Meter, sondern weil sie denken, ach Gott, das kenne ich. Und dieses, das kenne ich, bringen wir halt so ein bisschen auf eine andere Ebene. Also wenn ich dann von der gutmütigen und der bösartigen Latte spreche, ja, dem steifen Penis, dann denken Leute, hey, ich weiß, was er meint. Ich war auch schon mal romantisch verliebt und habe ein Rohr bekommen, obwohl ich überhaupt keine bösen in Anführungszeichen Hintergedanken hatte. Oder wenn ich über, ich weiß gar nicht, wir haben schon so viele Sachen angesprochen, wo die Leute uns geschrieben haben, hey, ich find's so cool, dass ihr das angesprochen habt, weil ich wusste nicht, ich dachte, ich bin der Einzige. Ja. Und oder dieses Entspannungsrohr, kennst du das übrigens? Also wenn man so morgens mit so einem Rohr aufwacht und es sich so ein bisschen beim Rekeln rumbiegt, ja, ja, ja, dass das irgendwie extrem entspannt, angenehm, ja, ist. Ich mache das gerne, wenn ich Mittagsschlaf mache. Großartig. Ja, zum Beispiel. Ja, da mache ich das ganz gerne, dass ich dann mich in so eine Situation, also hineinversetze, dass ich dann einen Steifen kriege und dann wirklich völlig entspannt eine Viertelstunde mit einer Halblatte rumliege. Das mache ich eigentlich ganz gerne. Ja, und dann musst du es mal so nach unten drücken. Das ist total angenehm. Das ist wie so ein Joystick, der entspannt. Mach das mal. Eine Frage vor unserer Pause noch. Welcher Künstler hat dich am meisten berührt? So möchte ich es ausdrücken. Ganz zweifelsohne Andy Goldsworthy. Andy Goldsworthy ist ein Künstler, der, jetzt wird jeder sagen, hä, aber das ist ja was ganz anderes, als was du machst. Andy Goldsworthy geht komplett ohne Hilfsmittel in die Natur. Und dann macht er in der Natur Sachen mit der Natur, mit dem, was er findet. Und es gibt ein Buch von ihm, da sind vorne drauf so Schilf, der so auf dem Wasser liegt und so rote Beeren, die da rein gefüllt wurden an verschiedenen Stellen. Und es ist so unglaublich, weil dieser Mann, man könnte sagen, also jetzt mal, wenn man hier mit Cindy Sherman oder Philip Jordan als Beispiel geht, bei ihm ist wirklich in diesem Buch jede zweite Seite, die du umschlägst, bist du in einer völlig neuen Welt. Und du merkst, dass seine Kunst darauf basiert, dass er einfach Leidenschaft für die Natur hat und Passion. Und diese Passion lässt ihn Dinge entdecken, die wir nicht sehen würden. Also er merkt zum Beispiel, dass wenn ich Eis, was auf einem See zerbreche, wenn ich das dann die Stücke aneinander halte, dass die dann irgendwann wieder zusammenfrieren und damit kann ich Skulpturen machen. Er merkt, dass wenn ich im Herbst die Blätter nach Farben sortiere und dann so einen Farbverlauf mache, dass ich wirklich von blassgelb zu knallgelb zu orange zu knallrot zu grün einen fließenden Übergang hinlegen kann. Und wenn ich den fotografiere, sieht es total atemberaubend aus. Und es gibt auch einen Film, der total faszinierend ist. Der Typ ist einfach der absolute Knaller. Andy Goldsworthy. Solltet ihr euch mal unbedingt googeln. Ich guck mal kurz, wenn man mal Google Images googelt, ob man dann zumindest noch was Cooles sieht. Ja, ich sehe auf jeden Fall ja bei Google Images was, was mich persönlich anspricht. Und zwar dieser Baum mit dem Loch in der Mitte. Und diesen Hölzern drumherum. Ja, und diesen Hölzern drumherum. Das finde ich extrem. Und das andere, das daneben, also was bei mir daneben ist, ist diese Stöcke, die er in Wasser so drapiert hat, dass praktisch die untere Hälfte mit der oberen zusammen so ein Loch ergibt. Siehst du das? Ist das auch bei dir das zweite? Ja, genau. Das so ein bisschen wie aussieht wie ein Spinnennetz. Genau. Und da gibt es daneben sind bei mir diese Blätter, die er auch so eine so auch wieder sortiert hat. Das macht er sehr viel. Er macht total abgefahrene Sachen. Diese Roten ins Gelbe hineingehen. Genau. Ja, ja. Und da gibt es so wie so ein Eiszapfen, der sich um so einen Baum schlängelt, den halt in stundenlang, steht auch immer dabei, zweimal umgefallen, wieder komplett von vorne angefangen und so. Er ist total faszinierend und total toll. Also wenn ihr so ein Coffee-Table-Buch braucht, ja, mit Kunst und wirklich eins, wo ihr, wenn, vor allem wenn jemand sagt, ja, Kunst, das ist doch, ich finde, wenn jemand gut zeichnen kann, das ist Kunst, alles andere ist doch Blödsinn, dann legt ihm das Buch hin und er wird danach Lügen gestraft, einfach weil er gar nicht anders kann, als zu sagen, das ist ja der Hammer. So, liebe Freunde, jetzt machen wir was, das ist eigentlich so verpönt in der Podcast-Welt. Wir unterbrechen diesen Podcast für eine wichtige Meldung, und zwar Deutschland gegen Italien. Diese Meldung dauert mindestens 90 Minuten. Danach treffen Philipp und ich uns wieder und sprechen noch über ein paar andere Sachen, die mich wirklich sehr interessieren. Philipp, mir hat es bis jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich wirklich schon auf den zweiten Teil. Ich mich auch, total. Bis nachher. Tschüssi. Tschüss.